Irrkom, Fernsprecher, Schlesisches Tor Nummer 1 gegenüber dem Restaurant Heinz Minki bzw. gegenüber der Aral-Tankstelle an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein zerknülltes Papiertaschentuch sowie eine Verpackung der Firma Wrigley Spearmint sowie ein ausgelöffelter Becher Barbecue-Soße. Ansonsten zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung zählt ein Hinweisschild mit der Aufschrift Sportplatz, an dem ein orangefarbener Abfallbehälter angebracht ist, der mit zahlreichen Aufklebern zu sehen ist, unter anderem mit dem Aufkleber in Berlin, der neue Hit von PR Cantate, jetzt im Netz, und einem Aufkleber mit der Aufschrift Mischkonsum, www.myspace.com/Mischkonsum, und einer Plastiktüte, in die anscheinend sorgsam Hundekot eingefüllt wurde, die hier anscheinend aus dem Papierkorb herausgefallen ist. Hier keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.